liegst im Bett und rauchst den Joint. Hast von der Karibikinsel geträumt. Mit Palm und Sonne und Strand und Meer. Du hast noch eine Tüte hinterher. Da trägt dein Bietenmann ein Ohr. Es kommt dir wieder weg auf Wund. Hör mal mehr zu schreit. Und in dir sagt es Zeit, die Dimension zu wechseln. Nein, du willst etwas anderes. Die meisten anderen hier. Du lebst in deiner eigenen Welt, du bist anders und auch wie wir. Denn auch wir wollen leben, wie es uns gefällt. Verbinde dich mit uns, gemeinsam sind wir stark und ändert diese Welt. Auf der Arbeit vorm PC. Was tut in deinem Innern weh? Beim Gedanken an den Traum. Tanze mit Sitzen, Zigaretten und Kaffee. Nein, du willst etwas anderes als die meisten anderen.